Kontext 21. Antisemitismus und deutsche Arbeit. Eine Sendung von Stefan Griegert und Robert Zöchling. Deutscher Fleiß und deutsches Arbeitsethos sind fast schon sprichwörtlich. Aussagen wie »Wir leben, um zu arbeiten« drücken eine für den germanischen Produktivitätswahn charakteristische Befindlichkeit aus. Was aber hat das deutsche Arbeitsethos mit Antisemitismus zu tun? Ulrike Becker, in Hamburg lebende Mitautorin des Buches »Goldhagen und die deutsche Linke«, versucht diesem Zusammenhang nachzugehen. Bei einem Vortrag in Wien stellte sie ihre Überlegungen zum Konzept der deutschen Arbeit vor und versuchte, anhand von Beispielen aus der deutschen Geistesgeschichte darzulegen, dass dieses Konzept schon immer die Konstruktion einer als negative Projektionsfläche dienenden sogenannten jüdischen Arbeit beinhaltete. Am deutlichsten wurde die Entgegensetzung von als deutsch definierter Arbeit und als jüdisch stigmatisierter Arbeit im Nationalsozialismus. Ausgehend von Ausführungen von Daniel Goldhagen, dem Autor des Buches Hitlers willige Vollstrecker, analysiert Ulrike Becker die nationalsozialistische Ideologie von raffenden und schaffenden, von produktiven und zersetzenden Wirtschaftssubjekten. Die Vernichtung stand unter der Losung Arbeit macht frei. Diese Inschrift sahen die Häftlinge, wenn sie durch die Eingangstore der Konzentrationslager Auschwitz, Dachau, Flossenbürg, Sachsenhausen und Ravensbrück eintraten. Goldhagen geht davon aus, dass die Parole Arbeit macht frei eine subjektive Wahrheit zum Ausdruck brachte. Er weist weiter darauf hin, dass Hitler seinen Antisemitismus direkt aus dem Arbeitsbegriff entwickelte. Arbeit von Juden und Arbeit von Deutschen waren für Hitler absolute Gegensätze. Über die jüdische Arbeit erklärte er 1920 in einer Rede in München. Zitat Hitler: Wir wissen, dass diese Arbeit einst bestand im Ausplündern wandernder Karawanen und dass sie heute besteht im planmäßigen Ausplündern verschuldeter Bauern, Industrieller, Bürger und so weiter. Und dass sich die Form wohl geändert hat, dass aber das Prinzip das gleiche ist. Wir nennen das nicht Arbeit, sondern Raub. Die schaffende Arbeit, auch in Anführungszeichen natürlich, bildete für Hitler dagegen das Bollwerk gegen den jüdischen Raub und den jüdisch-materialistischen Geschäftsgeist. Er sagte dazu: Als Nationalsozialisten sehen wir in unserer Flagge unser Programm. Im Rot sehen wir den sozialen Gedanken der Bewegung, im Weiß den nationalistischen, im Hakenkreuz sehen wir die Mission des Kampfes für den Sieg des arischen Menschen und zugleich mit ihm auch den Sieg des Gedankens der schaffenden Arbeit, die selbst ewig antisemitisch war und antisemitisch sein wird. Goldhagen interpretiert dieses Zitat von Hitler: Eine weit verbreitete antisemitische Tradition, die für das nationalsozialistisch geprägte deutsche Denken von wesentlicher Bedeutung war, so Goldhagen, lief darauf hinaus, dass Juden körperliche Arbeit scheuen, ja, dass sie keiner ehrlichen Arbeit nachgehen. Der Glaube an den Gegensatz zwischen Juden und schaffender Arbeit war so grundlegend, dass Hitler, der den zentralen Symbolen seiner Bewegung und des neuen Deutschland alle möglichen Bedeutungen hätte unterlegen können, sich dazu entschloss, gerade den Aspekt der schaffenden Arbeit hervorzuheben. Die Betonung dieses Gegensatzes war allerdings nicht neu, sondern sie existierte auch schon, bevor man von einem modernen Antisemitismus sprechen kann. wie dominant in der deutschen Geschichte die Vorstellung des imaginierten Gegensatzes von deutscher Arbeit und jüdischer Arbeit war und was für eine zentrale Rolle dieses Selbstbild von der deutschen Arbeit bei der Bildung des spezifischen Antisemitismus in Deutschland hatte, möchte ich hier an einigen Beispielen darstellen. Lange Zeit war es der deutsche Handwerkerstand, der den Antisemitismus am Leben erhielt und zugleich die Vorstellung einer spezifisch deutschen Arbeit kultivierte. Die aggressive Abwehrhaltung der deutschen Handwerker war zugleich einer der Hauptgründe, warum viele Juden zur Lebenserhaltung auf die nicht unmittelbar produktive Sphäre des Wirtschaftssystems verwiesen waren, warum sie also lange Zeit in der Zirkulationssphäre unfreiwillig gefangen waren. Die Zünfte und Gilden, die aus religiösen Bruderschaften entstanden und eng mit der Kirche verbunden waren, wurden seit dem Mittelalter in den Städten die Hauptträger des Antisemitismus. Juden, die vor der Entstehung der Gilden und Zünfte in der aufkommenden städtischen Wirtschaft als Handwerker tätig gewesen waren, wurden seit der Formierung der Zünfte aus allen Handwerksberufen ausgeschlossen. Immer wieder, seit dem 13. Jahrhundert bis weit über das Mittelalter hinaus, standen die Zünfte an der Spitze der Vertreibungsforderungen. Gleichzeitig vertraten die in den Zünften organisierten Handwerker eine besondere Verherrlichung von schaffender Arbeit, die immer als gegensätzlich zur jüdischen Nichtarbeit angesehen wurde. Deutlich wird dies besonders in der Zeit 1810-1811, als die allgemeine Gewerbefreiheit in Preußen eingeführt werden sollte. Diese Reform, also die Gewerbefreiheit einzuführen, sollte Strukturschwächen im Wirtschaftssystem ausgleichen und damit einen Ausweg aus der damals sogenannten Modernisierungskrise bahnen. Preußen sollte so Anschluss an die wirtschaftlich fortgeschritteneren Länder England und Frankreich gewinnen. Die Zünfte waren die Hauptträger der Gegnerschaft zu diesen Reformen, da sie ihre traditionellen Privilegien und die deutschen Werte gefährdet sahen. Die allgemeine Gewerbefreiheit wurde außerdem abgelehnt, weil sie als französisch und antideutsch empfunden wurde. Entgegen ihren Ängsten blieb die Stellung der Zünfte in den Städten nach den Reformen allerdings ungeschmälert und deswegen waren sie in der Lage, da eben stark Propaganda gegen zu machen. Sie schrieben zahlreiche Beschwerden. Diese Beschwerden waren wirtschaftlich, konnten sie nicht begründet werden und so wurde der Charakter, dass es um die Verteidigung von als deutsch empfundenen Werten von deutscher Arbeit ging, besonders deutlich. Auch tauchte hier schon die Idee von der deutschen Qualitätsarbeit auf. Die Handwerker prognostizierten in ihren Beschwerden gegen die allgemeine Gewerbefreiheit schlechtes Bier, verdorbenes Fleisch infolge fehlender Qualifikation. Sie sahen das Ende von Gewerbefleiß voraus und beklagten das bevorstehende Ende von Zivilisation und Kultur. Anschaulich wird diese Sichtweise auch in einem Beschwerdebrief von Magdeburger Bäckern, die 1821 vortrugen, dass die Klasse der arbeitenden Bürger tief herabsinken würde nach der Einführung der Gewerbefreiheit, die sie als Reformen der Franzosen bezeichneten. Neben dieser Beschwörung der deutschen Kultur und der Ablehnung der als französisch empfundenen Reformen fiel besonders krass die Abwehrbereitschaft gegen die gewerbliche Niederlassung von Juden und gegen die Ausbreitung des Hausierhandels auf, der ebenfalls stark als jüdisch identifiziert wurde. Diese Beschwerden gegen die Niederlassung von Juden kamen aus denselben Zunftkommissionen, die sich auch gegen die Gewerbefreiheit aussprachen, auch aus Bezirken, in denen der jüdische Bevölkerungsanteil verschwindend gering war, sodass deutlich ist, dass die antisemitischen Äußerungen wie immer nichts mit dem konkreten Verhalten von Jüdinnen und Juden zu tun hatten. Das Emanzipationsedikt für jüdische Bürgerinnen, das gleichzeitig mit den wirtschaftlichen Reformen eingeführt wurde, wurde von den deutschen Bürgerinnen ebenfalls wie die Wirtschaftsreformen mit französischem Einfluss in Verbindung gebracht und stieß ebenfalls auf heftige Ablehnung. Der Kampf gegen die als fremd, als französisch abgelehnten Reformen ging also zusammen mit der Ablehnung des Emanzipationsedikts und offenem Antisemitismus. Die Einführung des Emanzipationsedikts für Juden wurde als ebenso fremd empfunden wie die wirtschaftlichen Reformen. Die deutsche Arbeit wurde im 19. Jahrhundert zum konstituierenden Moment des deutschen Nationalstaatsmythos und zu einem Hauptpfeiler der deutschen Identität. Die Vorstellung von deutscher Arbeit prägte die gesamte Gesellschaft und machte auch nicht vor den Fabrikarbeiterinnen Halt. Das deutsche Selbstverständnis als arbeitendes Volk wird auch in dem bekanntesten deutschen antisemitischen Roman thematisiert, in Soll und Haben von Gustav Freitag, dem der Sinnspruch vorangestellt ist: Der Roman soll das deutsche Volk da suchen, wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden ist, nämlich bei seiner Arbeit. Gustav Freitag, der Autor, popularisierte in diesem Buch die Vorstellung von ehrlicher deutscher Arbeit im Gegensatz zu unehrlicher jüdischer Arbeit. 1855 geschrieben, blieb Soll und Haben bis 1945 das zweitmeistverkaufte Buch in Deutschland, gleich nach der Bibel. Im Gegensatz zu Frankreich definierten die Deutschen das Nationale also weniger über politisch-konstitutionelle Institutionen, sondern mehr über den Ausdruck gemeinsamer Lebenserfahrung, wobei die Arbeitserfahrung neben dem völkischen Denken und dem gemeinsam gefühlten Bedrohungswahn zentral waren. Es ist die nationale Arbeit, durch welche wir unsere Volkspersönlichkeit behaupten und fortbilden, schrieb dazu der Publizist Wilhelm Heinrich Riehl in seinem Buch Die deutsche Arbeit. 1861 ein Buch, das vor allem in der Weimarer Republik breit rezipiert wurde. Die Überzeugung, dass sich das Schicksal des deutschen Volkes, Volk auch in Anführungszeichen, in der Arbeit entscheide, wurde im 19. Jahrhundert zum nationalen Konsens. Der Unterschied zum Arbeitsverständnis in Frankreich lag unter anderem darin, dass in Frankreich die Arbeit in den Dienst der politischen Ideale der Revolution gestellt wurde. Dagegen mussten die Deutschen die Arbeit nicht in den Dienst von irgendetwas stellen. Die Arbeit an sich reichte ihnen und es verselbstständigte sich die Vorstellung von der Ehre der Arbeit. Außerdem wurde der Zustand der Arbeitsfreude von den Deutschen als erstrebenswert empfunden. Die Diskussion um die sogenannte soziale Frage war bestimmt durch einen antisemitischen Grundton. Das sogenannte Manchestertum, auch ein antisemitischer Code, wurde von vielen abgelehnt. Als Manchestertum wurde einerseits der wirtschaftliche Kurs der Nationalliberalen bezeichnet. Gleichzeitig funktioniert die Formel Manchestertum aber auch als antisemitischer Code, der von den Deutschen der Zeit verstanden wurde als Ausdruck aller abgelehnten und als jüdisch identifizierten Wirtschaftspraktiken. Und also ich finde, einige Parallelen zu dem heutigen Begriff Globalisierung sind da offensichtlich. Otto Glagau hatte diesen Begriff Manchestertum popularisiert. Er hat in seiner Streitschrift Deutsches Handwerk und historisches Bürgertum alle arbeitenden Menschen dazu aufgerufen, sich gegen Ausbeutung und Erniedrigung ihrer Arbeitskraft und zumal gegen die Dominanz einer fremden Rasse zu vereinigen. Daraus folgernd prägte er die Losung: Die soziale Frage ist die Judenfrage. Diese Losung wurde bald zum Eckstein des modernen Antisemitismus. Gegen das Manchestertum und den sogenannten entfesselten Kapitalismus wurde wieder die Idee von deutscher Arbeit gesetzt. So tat es zum Beispiel der Hofprediger Adolf Stöcker. Die erklärten Ziele seiner antisemitisch-christlich-sozialen Partei waren die Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich und die Herbeiführung einer größeren ökonomischen Sicherheit. Im Parteiprogramm wurde außerdem eine Börsensteuer gefordert und die Wiedereinführung von Wuchergesetzen. Der wirtschaftlich-liberale Kurs wurde für die negativen Seiten des Kapitalismus verantwortlich gemacht. Diese negativen Seiten wurden wiederum als jüdische Geschäftspraktiken identifiziert. Stöckers Partei forderte in ihrem Programm die Deutschen aber auch zur Hochhaltung der Berufsehre auf. Das war ein Punkt in seinem Parteiprogramm, Hochhaltung der Berufsehre. Stöcker übte eine große Anziehungskraft auf die Menschen aus und galt eine Zeit lang als populärster Mann Berlins. Große Anziehungskraft besaßen vor allem seine antisemitischen Reden, während die Reden über christliche Fragen schlechter besucht waren. Deutlich konzentrierte Stöcker allen Hass auf Jüdinnen und Juden. Dagegen setzte er den christlich-deutschen Arbeitsgeist und das innere Wesen unseres Volkstums, das wiederum aus sittlicher Arbeit bestehe. Um die sozialen Übelstände, die das Judentum mit sich bringe, zu heilen, so Stöcker, müsse das Missverhältnis zwischen jüdischem Vermögen und christlicher Arbeit festgestellt werden, um dann zu mehr germanischem Recht und Wirtschaftsleben zurückkehren zu können. Stöcker schrieb 1878. Und hier stellen wir unsere dritte Forderung, Zitat Stöcker. Das moderne Judentum muss an der produktiven Arbeit teilnehmen. An der Arbeit der Handwerker sind sie fast gar nicht, an der Fabrikation wenig beteiligt. Daraus folgt, dass sie an der Arbeit keine Freude, für die deutsche Arbeitsehre keine Sympathie haben. Die Devise billig und schlecht kommt zum guten Teil auf ihre Rechnung. Für mich gipfelt die Judenfrage in der Frage, ob die Juden, welche unter uns leben, lernen werden, sich an der gesamten deutschen Arbeit, auch an der harten und sauren Arbeit des Handwerks, der Fabrik, des Landbaus zu beteiligen. Zitat Ende. Stöcker drohte, sonst wäre eine Katastrophe unausweichlich. 10 Jahre später schien dann der Antisemitismus im öffentlichen Leben Berlins zu dominieren. Der Begriff deutsche Arbeit war längst zu einem antisemitischen Code geworden. Dass die deutsche Arbeit einen Gegensatz bildete zur jüdischen Arbeit, brauchte nicht mehr ausgesprochen zu werden, um antisemitisch interpretiert zu werden. Auch die konservative Regierungspartei hatte ähnliche Passagen wie die christlich-soziale Partei von Stöcker in ihrem Parteiprogramm. Dort hieß es zum Beispiel, Zitat, wir fordern ein wirksames Einschreiten der Staatsgewalt gegen jede gemeinschädliche Erwerbstätigkeit und gegen die undeutsche Verletzung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr. Zitat Ende. Diese Auffassung war allgemeiner Konsens. Die NSDAP konnte sich auf bereits vorhandene antisemitisch geprägte Vorstellungen über die deutsche Arbeit stützen und erhielt mit diesem Thema breite Unterstützung aus allen Bereichen der deutschen Gesellschaft. Auch Deutschlands erster Arbeiter, wie man Hitler gerne nannte, leitete seinen Antisemitismus aus dem Arbeitsbegriff ab. In seiner grundlegenden Rede über den Antisemitismus mit dem Titel »Warum sind wir Antisemiten?« führte er am vollbesetzten Hofbräuhaus in München 1920 aus. Wie steht nun der Jude zur Staatenbildung? Da müssen wir erst unbedingt zunächst prüfen, seine Stellung zur Arbeit, wie er das Prinzip der Arbeit eigentlich auffasst. Hitlers Interpretation der jüdischen Arbeit leitete er aus dem Alten Testament ab und beschrieb sie als Wunsch nach dem Leben im Schlaraffenland. Nach der Vertreibung aus dem Paradies sähen Juden Arbeit nur als Strafe für den Sündenfall. Hitler sagte dazu, hier trennt uns schon eine ganze Welt, denn wir können Arbeit nicht als Strafe auffassen. Ich muss gestehen, ich könnte nicht ohne Arbeit sein und Hunderttausende und Millionen würden vielleicht 3, 5 Tage, 10 Tage aushalten, könnten aber nicht 90 oder 100 Tage leben ohne Tätigkeit. Wenn es wirklich dieses Paradies gäbe, dieses sogenannte Schlaraffenland, es würde unser Volk darin nicht glücklich werden. Wir suchen unbedingt eine Möglichkeit zur Betätigung und wenn der Deutsche keine andere Möglichkeit hat, so schlägt er sich zumindest zeitweilig gegenseitig den Schädel ein. Auch Rudolf Höss, Aufbaukommandant von Auschwitz, konnte sich ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen und auch seine Identität war unmittelbar mit dem Konzept von deutscher Arbeit verknüpft. Über seine Haft schrieb er später, er hatte nämlich 5 Jahre im Gefängnis gesessen, wegen Mord an einem Kommunisten. Er schrieb also, jedem gesunden Gefangenen in normalen Verhältnissen ist die Arbeit ein Bedürfnis. Mit mir selbst zufrieden war ich stets nur, wenn ich ein gutes Stück Arbeit vollbracht hatte. Ich klebte Tüten. Wenn dies auch eine reichlich eintönige Arbeit war, es war doch eine Beschäftigung, die einen großen Teil des Tages voll ausfüllte und mich zu einer bestimmten Regelmäßigkeit zwang. Ich hatte mir freilich ein festes Muss auferlegt und das war das Wesentliche dabei. Gerade in der jetzigen Haft vermisse ich so sehr die Arbeit. Das Leben ohne Arbeit ist auf die Dauer unerträglich, ja die schlimmste Bestrafung. Nachdem Hitler als erster Arbeiter 1933 ins Kanzleramt eingezogen war, wurde die Verwirklichung von deutscher Arbeit endgültig zum volksgemeinschaftlichen Projekt. Bezeichnend waren auch militante Sprachbildungen wie Arbeitsfront, die Umbenennung des 1. Mai zum Tag der nationalen Arbeit und die Einführung des Amtes der Schönheit der Arbeit. Deutsche Volksfeste fanden statt, während derer Juden zur allgemeinen Belustigung zu sinnlosen Arbeiten gezwungen wurden. In Wien kam es anlässlich der Feiern des Anschlusses im März 1938 zu einem spontanen Ausbruch dieser Neigung. In einer zirkusähnlichen Vorstellung mussten jüdische Frauen, Männer und Kinder unter den Hurrarufen und Sticheleien österreichischer Gaffer in ihren besten Kleidern die Straße, Bürgersteige und Häuser der Stadt mit kleinen Bürsten abwaschen. Zur Verwirklichung des volksgemeinschaftlichen Projekts Arbeit gehörte aber vor allem auch die Beseitigung aller derjenigen, die nicht in das Konzept der deutschen Arbeit passten. Das waren außer den Jüdinnen und Juden in Deutschland diejenigen, die als arbeitsscheu und asozial bezeichnet wurden. Arbeitsscheu ist wahrscheinlich auch ein Begriff, den es nur im deutschsprachigen Raum gegeben hat. In einigen Lagern wurden diese arbeitsscheu genannten Häftlinge zur Deckung der Lagerkosten von Anfang an zur Arbeit eingesetzt, so zum Beispiel in Dachau. Ein Referent des Wirtschaftsministeriums schrieb, in den Arbeitslagern werde arbeitsscheues Gesindel endlich zu geregelter Arbeit gebracht. Die Art der Arbeit, die die Häftlinge zu leisten hatten, war von Anfang an umstritten, da die Arbeit für die Häftlinge geeignet sein sollte und es außerdem Proteste der Handwerkskammern gegen den Arbeitseinsatz gab. Diese wollten allerdings nicht die unmenschlichen Bedingungen in den Lagern anprangern, sondern lediglich die Konkurrenz ausschalten. Als Reaktion auf diese Proteste sah sich das Reichsinnenministerium veranlasst, ein Rundschreiben zu verschicken, in dem gefordert wurde, dass die Arbeit der Häftlinge dem Wesen ihrer Gefangenschaft entsprechen solle und sie zum Beispiel Arbeiten im Steinbruch erledigen sollten. Das sich hier manifestierende, wahnhafte Arbeitsverständnis fand seinen Ausdruck nach 1941 in der Vernichtung durch Arbeit. Reichsarbeitsminister Hiel hatte die Einrichtung von Arbeitslagern mit den Worten begründet: Unsere Arbeitslager sind Bollwerke gegen jene jüdisch-materialistische Arbeitsauffassung, die in der Arbeit nur ein Geldgeschäft und in der Arbeitskraft nur eine Ware sieht. Die jüdischen Häftlinge sollten zu körperlicher Arbeit gezwungen werden, da sie in der Vorstellung der Deutschen gerade die ehrliche und produktive Arbeit ablehnten. Die deutsche Politik zielte dabei auf die Vernichtung der Jüdinnen und Juden, nicht auf die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. Der Arbeitseinsatz war für die jüdischen Häftlinge eine reine Schikane, sollte sie demütigen und quälen. Die Deutschen vergaben an die Jüdinnen und Juden fast ausschließlich völlig zwecklose Arbeiten. Die Arbeit der jüdischen Häftlinge war eindeutig nur auf Quälerei und auf den Tod, die Vernichtung durch Arbeit angelegt. So wurde bei der quälenden Arbeit der jüdischen Häftlinge meistens jegliche maschinelle Hilfe vermieden. Selbst das Werkzeug war in schlechtem Zustand, sodass die Arbeitskraft leisten musste, was üblicherweise längst Arbeitsmittel erledigten. Ein anschauliches Beispiel hierfür findet sich in vielen Häftlingsberichten, in denen die Arbeit im Lager charakterisiert wird. Es ist die Straßenwalze, die zum Beispiel in Dachau zur Planierung des Lagergeländes benutzt wurde. Sie wurde von einem Gespann mehrerer Häftlinge gezogen. Gleiche Walzen wurden später auch in anderen Lagern benutzt. Dem SS-Wachpersonal kam es darauf an, die jüdischen Häftlinge ununterbrochen arbeiten zu sehen. Wer schlapp machte, wurde mit Schlägen angetrieben. Die Jüdinnen und Juden, die in der Vorstellung der Deutschen nie gearbeitet hatten, sollten zu harter, körperlicher, erniedrigender Arbeit gezwungen werden. Aus der Sicht der Deutschen, die von ihrem Arbeitswahn, wie Adolf Hitler und Höss es formulierten, keinen Tag lang lassen konnten und sich trotzdem den angeblich nicht arbeitenden Juden immer unterlegen fühlten, war dies die angemessene Rache. Die Arbeitskraft steht im deutschen Konzept von Arbeit an zentraler Stelle. Am Konzept der deutschen Arbeit sollten Jüdinnen und Juden nicht teilhaben dürfen, nicht an der Schönheit der Arbeit und so weiter. Ihre Arbeitskraft dagegen sollten sie bis zu ihrem Tode zwecklos verausgaben. Jeder sollte die ihm angemessene Form von Arbeit leisten, die ihm seinem Wesen nach zustehe. Den Juden stand aus der Sicht der Deutschen keine Arbeit zu. Sie sollten sich zu Tode schuften. So sollte jedem das Seine zukommen. Wer aus deutscher Sicht, aus rassistischer Sichtweise nicht zum Arbeiten geboren sei, verdiene eben nicht zu leben. Hinter der Devise Arbeit macht frei, am Tor zur Hölle von Konzentrationslagern, verbirgt sich das Ziel für die Verwirklichung der arisch-deutschen Utopie. Die Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus konnten sich dabei eben auf eine lange Tradition in der deutschen Geschichte berufen. Die Sendung gestalteten Stefan Griegert und Robert Zöchling. Ein Artikel von Ulrike Becker zu den antisemitischen Implikationen des Arbeitsbegriffs in Deutschland und Österreich wird in einem der nächsten Hefte von Kontext 21 erscheinen und dann auch in der Internetausgabe unseres Mediums verfügbar sein. Musik in dieser Sendung: Ausschnitte aus Arnold Schönbergs Fantasie für Violine mit Klavierbegleitung, Opus 47, gespielt von Yehudi Menuhin und Glenn Gould. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.